Erster, ich komme nun zum dritten Mal zu euch, wobei jede Angelegenheit durch die Aussagen von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden muss. Zweiter, ich habe es bereits früher gesagt und wiederhole es jetzt aus der Ferne, dass ich bei meinem nächsten Besuch keine Rücksicht nehmen werde, falls ihr weiterhin sündigt. Dritter, ihr verlangt einen Beweis dafür, dass Christus durch mich spricht, obwohl er euch gegenüber nicht schwach ist, sondern seine Macht unter euch zeigt. Vierter, obwohl Christus wegen seiner Schwachheit gekreuzigt wurde, lebt er jetzt durch die Kraft Gottes, und auch wir werden durch diese Kraft mit ihm für euch leben. Fünfter, prüft euch selbst sorgfältig, ob ihr wirklich im Glauben bleibt, oder erkennt ihr nicht, dass Jesus Christus in euch gegenwärtig ist? Sechster, ich hoffe jedoch sehr, dass ihr erkennen werdet, dass wir die Prüfung bestanden haben und treu geblieben sind. Siebter, wir beten zu Gott, dass ihr nichts Böses tut, weil es uns nicht um unseren Erfolg geht, sondern darum, dass ihr das Richtige tut. Achter, denn wir können nichts gegen die Wahrheit unternehmen, sondern wir sind dazu verpflichtet, immer für die Wahrheit einzutreten. Neunter, wir freuen uns, wenn wir schwach erscheinen, solange ihr stark seid, weshalb wir auch dafür beten, dass ihr im Glauben vollkommen werdet. Zehnter, ich schreibe diese Worte, während ich noch weg bin, damit ich bei meiner Ankunft nicht streng sein muss, da meine Autorität zum Aufbauen und nicht zum Zerstören gedacht ist. Elfter, schließlich, liebe Brüder, freut euch, lasst euch korrigieren und seid einig, damit der Gott der Liebe und des Friedens bei euch ist. Zwölfter, grüßt einander mit einem heiligen Kuss und wisst, dass alle anderen Gläubigen euch ebenfalls herzlich grüßen lassen. 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen.